Kapitel 11. Unser persönliches GBTS-Leben. Wenn wir unser Bibelstudium mit der Apostelgeschichte beginnen, werden wir grundsätzlich keine Gebete für unsere persönlichen Anliegen finden. Du wirst keine Gebete für materielle Versorgung im Neuen Testament nach dem Tod und der Auferstehung Jesu finden. Woher haben wir bloß die Idee und den Brauch, dass wir Gott ständig darum bitten, für uns zu sorgen? Solch eine Gewohnheit gab es in der frühen Kirche nicht, auch finden wir nichts dergleichen in den apostolischen Briefen. Es schien in den Köpfen und Herzen der Apostel völlig klar zu sein, dass der von Christus am Kreuz bezahlte Preis vollkommen und ausreichend ist. Stattdessen finden wir Aussagen wie, unser Gott füllt all unseren Mangel aus, Gott macht uns überfließend reich, damit wir zu jeder Zeit großzügig sein können, Gott lässt uns alle Zeit triumphieren, wir sind mehr als Überwinder durch Christus Jesus, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, und viele dergleichen. Das war ganz klar der Ton der Schreiber des Neuen Testaments, fest davon überzeugt, dass wir durch Christus bereits haben, was wir brauchen. Neutestamentliche Gebete. Die Gebete, die wir im Neuen Testament finden, sind vollkommen anders, wie ich euch bereits im vorherigen Kapitel zeigte. Paulus hat das Volk Gottes mehrmals um Fürbitte für ihn gebeten. Bei all meinen Recherchen in der Schrift kann ich jedoch keine Erwähnung darüber finden, dass er sie um Geld bittet, damit er seinen Dienst vollbringen kann. Und doch ist das eine gängige Praxis in heutigen Gemeinden überall auf der Welt. Ständig bitten die Leiter die Gemeinde um Geld, damit sie die Berufung Gottes in ihrem Leben erfüllen können. Wo sind die einfachen Männer und Frauen des Glaubens wie zum Beispiel Georg Müller, der Waisenhäuser und Schulen baute und Tausende von Kindern durch einfachen Glauben versorgte? Seit ich ein Kind war, hat mich sein Leben fasziniert. Was ich besonders an diesem Mann geliebt habe, war das Motiv, aus dem heraus er seinen Dienst an Kindern begann. Er war so aufgebracht über den Unglauben im Leben der Gotteskinder, dass er ihnen durch sein Leben beweisen wollte, dass er durch Glauben allein die Ressourcen des Himmels zur Verfügung hätte. Er hat niemals um Geld oder Hilfe gebeten und doch tausende Kinder in Häusern untergebracht, ernährt und ausgebildet. Was viele nicht wissen, ist, dass er nicht nur diese Waisenhäuser gebaut, sondern auch unzählige Missionare weltweit finanziell unterstützt hat. Die Gebetellur, die Paulus von den Christen erbat, bezogen sich alle auf die Ausbreitung des Evangeliums und die Erfüllung seiner Berufung. Schwierige Schriftstellen. Wenn ich meine Überzeugung darüber weitergebe, dass wir Gott nicht um die Versorgung unserer persönlichen Bedürfnisse zu bitten brauchen, sondern sie einfach im Glauben annehmen können, dann ringen die Menschen gewöhnlich mit diesem Konzept. Die meisten haben Jahre damit verbracht, Gott um ein neues Auto, ein Haus, Urlaub und so weiter zu bitten. Wenn ich dann mit ihnen rede und sie bitte, mir biblische Belege für ihre Überzeugungen zu geben, dann zitieren sie irgendwelche Verse, die ihnen gerade einfallen und die mit meinem Glauben, dass wir nicht um Dinge bitten, sondern sie einfach im Glauben annehmen sollen, nicht übereinstimmen. Ich werde mir Zeit nehmen, diese zu beantworten, damit du die Begrenzungen abwerfen und ein Leben ohne Einschränkungen führen kannst. Den ersten Vers, den sie zitieren, finden wir in Philipper 4, 6, 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es ist mir absolut klar, dass die Betonung in diesem Vers in seinem Zusammenhang nicht darauf liegt, Gott darum zu bitten, unsere Probleme zu lösen und sich um unsere Bedürfnisse zu kümmern. Die Lektion, die uns hier gelehrt wird, ist, sich nicht um die Umstände um uns herum zu kümmern, sondern sie durch einfaches Gebet und im Glauben Gott hinzugeben. Ich habe diesen Vers ausführlich studiert und darüber oft gepredigt. Tatsächlich erinnere ich mich gut an die Nacht, als Gott mir zeigte, wie wichtig es ist, diesen Vers gehorsam zu leben. Seitdem übe ich mich gewissenhaft darin, dies zu tun. Viele Menschen überall auf der Welt sind durch das Hören und Tun dieser Botschaft verändert worden. Das Erste, das uns befohlen wird, und in der Originalgrammatik wird es als ein Befehl, dem es zu gehorchen gilt, geschrieben, ist, uns um nichts zu sorgen. Das bedeutet, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, uns nicht um unser Leben zu sorgen, sondern alles in Gottes Hände zu übergeben. Lass mich dir eine ehrliche Frage stellen. Werden deine Gebete von Sorgen über deine Umstände angetrieben oder aus Glauben? Die zweite Sache betrifft die Art, wie wir unsere Anliegen vor Gott bringen. Uns werden drei Wege beschrieben, die eigentlich nur einer sind, und zwar, Gebet, Flehen und Danksagung. Für jeden dieser Begriffe wird ein anderes Wort verwendet. Eines bedeutet, sich selbst vor Gott zu stellen, das zweite bedeutet, zu beten oder eine Bitte vorzubringen, das dritte bedeutet Dank zu sagen. Damit du verstehst, werde ich das in einfache Sprache verpacken. Egal welche Situation sich dir zeigt, du entscheidest dich zuerst, Gottes Wort zu vertrauen und weigerst dich, furchtsam zu sein. Zweitens, du stellst dich vor ihn und bringst ihm dein Anliegen vor. Dann dankst du ihm und überlässt ihm die Angelegenheit. Wenn du danach fortfährst, ihn ständig darum zu bitten, deine Probleme zu lösen, dann ist das nichts anderes als der Beweis, dass du nicht glaubst, dass er dich bereits gehört hat. Vor Jahren waren meine Familie und ich zu einem Campingausflug an einem Fluss in den USA eingeladen. Eine befreundete Frau mietete ein Boot, auf dem wir unsere Jugend eine Woche lang ausführen konnten. Wir waren eine Gruppe von etwa 30 Leuten. Mein Freund gab mir den einzigen Schlüssel zum Boot und sagte, Reinhard, du bist diese Woche für das Boot verantwortlich, es war ein winziger Schlüssel, der an einem Schlüsselring hing. Eines Tages bat mich ein junger Mann, mit ihm Wasserski laufen zu gehen. Ich bat ihn, in meine Kabine zu gehen, um den Schlüssel zu holen und mir zu bringen, während ich das Boot losbellend und fertig machte. Von meiner Kabine zum Boot musste er etwa 200 m über eine Grasfläche laufen. Als er am Boot ankam, hatte er den Schlüsselring, aber keinen Schlüssel daran. Irgendwie hatte sich unterwegs der Schlüsselring geöffnet und der Schlüssel war runtergefallen. Er geriet in Panik, da er ja wusste, dass dies der einzige Schlüssel war und die Bootsvermietung war etwa 2 Stunden Fahrtzeit entfernt. Wir mussten das Boot am nächsten Tag zurückgeben und ohne den Schlüssel konnten wir es nicht einmal aus dem Wasser holen. In seiner Panik rief er alle seine Freunde zusammen, um ihm beim Suchen des Schlüssels zu helfen. Wie konnte man solch einen kleinen Schlüssel in einer 200 m langen Wiese finden, wenn man keine Ahnung hat, wo er runtergefallen sein könnte? Während alle fiebrig suchten, weigerte ich mich, daran teilzunehmen. Ich blieb, wo ich war, stellte mich vor Gott und im Gebet brachte ich ihm mein Anliegen. Ich sagte, Vater, ich brauche diesen Schlüssel. Mir ist egal, ob wir ihn finden, du einen neuen erschaffst oder ein Engel ihn mir bringt. Meine Bitte ist einfach um einen neuen Schlüssel. Ich begann, ihm für den Schlüssel zu danken. Während alle weiterhin panisch suchten, blieb ich ruhig. Nach etwa 30 Sekunden versuchten die Sorgen wieder, in Gedanken und Herz einzudringen. Ich verstand jedoch, dass es Unglaube gewesen wäre, jetzt wiederum Gott um den Schlüssel zu bitten. Stattdessen fuhr ich fort, Gott dafür zu danken, dass er mein Gebet gehört hatte und den Schlüssel wiederbrachte. Ich blieb fest in dieser Haltung. Wann immer die Versuchung zurückkam, mich zu sorgen oder wiederum zu beten, blieb ich standhaft und dankte Gott einfach. Nach kurzer Zeit rief ein älterer Mann am Campingplatz, hey, ich habe einen Schlüssel im Gras gefunden. Hat jemand einen Schlüssel verloren? Ich bedankte mich und wir verbrachten einen großartigen Nachmittag. Dieser Vers endet mit einer gewaltigen Aussage, und der Friede Gottes wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass vielen Christen der Friede fehlt, weil sie Gott um Dinge bitten, anstatt alles seinen Händen zu überlassen und das in Anspruch zu nehmen, was ihnen bereits gehört. Ich finde keinen Hinweis in der Bibel dafür, Gott ständig um Dinge zu bitten. Eines Tages war Georg Müller auf seinen Knien betreffend einer dringenden Not in seinen Waisenhäusern. Nachdem er alles in einem einfachen Gebet vor Gott gebracht hatte, wollte er weiter dafür beten. Gott sagte zu ihm, warum bittest du mich noch immer? Glaubst du, dass ich dich nicht gehört habe? Da stand er auf und glaubte einfach. Der nächste Vers, über den ich reden möchte, ist Jakobus 1,5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ich wurde gefragt, wie kannst du sagen, dass wir bereits alles wissen und Gott nicht mehr um Weisheit bitten müssen, sondern sie einfach im Glauben annehmen sollen? Warum sagt uns Jakobus dann, dass wir um Weisheit bitten sollen? 1. Korinther 1,30 besagt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wenn Christus meine Weisheit ist, brauche ich nicht mehr um Weisheit zu bitten, sondern ich erkläre und glaube das, was ich bereits empfangen habe. Der Zusammenhang in Jakobus ist eindeutig. Zuerst einmal wird hier nicht jeder aufgefordert, um Weisheit zu bitten, sondern nur jene, denen es daran mangelt. Es heißt da nicht, wann immer es dir an Weisheit mangelt, sondern wenn. Das zweite, was wir hier sehen, ist, dass es nicht um allgemeine Weisheit geht, sondern um eine besondere. Schau dir die Verse 2 bis 4 an. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Jakobus trägt uns hier auf, uns über schwierige Zeiten und die Bewährung unseres Glaubens zu freuen im Glauben an ein großartiges Ergebnis. Wenige Christen haben die Weisheit, in schwierigen Umständen so zu agieren. Sie jammern, beschweren sich und schreien zu Gott um die Lösung ihres Problems. Wenn das auch deine Reaktion ist, dann solltest du offensichtlich Gott um besondere Weisheit bitten, damit du in der Versuchung jubeln kannst. Aber vergiss nicht, Jakobus fährt fort zu sagen, dass wir im Glauben ohne Zweifel bitten müssen. Ich werde im folgenden Kapitel weitere schwierige Abschnitte anschauen.